Rosmarie. Übers Jahr komm ich wieder, dann bleib ich bei dir. Hab Mut, kleine Rosmarie. Übers Jahr blüht der Flieder und du gehörst mir. Vergessen sind dann die Sorgen und ich lass dich nie mehr allein. Freu dich heute schon auf morgen, denn auf Regen folgt Sonnenschein. Leb wohl, kleine Rosmarie. Übers Jahr komm ich wieder, dann bleib ich bei dir.